die nächste Gruppe ist die Spielfolge Nummer 1, eine Frigesse-Gruppe. Einige der Juroren haben Sie hier schon deutlich gehört. Es sind die Blues and Free Group aus Erken in folgender Besetzung: Wolfgang Eckhold, 17 am Schlagzeug. Wo steckt er da? Ah, da ist er schon. Und Johannes Echterhoff, 17, alle sind 17, das lese ich jetzt nicht mehr vor. Bassgitarre, Erwin Minarek, Klavier und Klaus Kai, Tenor, Saxophon und Klarinette, Gründungsjahr 69. Und sie hören zwei Titel, Blues und Raving, Eigenkomposition und Walls of the Jive Cats. We'll be right back. Thank you.